12 Stunden Hassel von Benjamin Quabeck. Heute mussten sie sich dafür vor dem Landgericht in Münster verantworten, unter anderem wegen versuchten Mordes. Das Urteil lautete 3,5 bzw. 3 Jahre Haft für die beiden Haupttäterinnen, 2 Jahre Ausbewährung für die dritte und ein Mädchen wurde zu 8 bis 2 Stunden verurteilt. Silvia Gräber ist der ganzen Geschichte. Es gab Tränen und Geschrei im Gerichtssaal, als der Richter das Urteil verkündete. Mit Gefängnisstrafen hatten die angeklagten Jugendlichen nicht gerechnet. Was ist? Das ist einfach unverschämt. Die Mörder verurteilen kriegen 4 oder 5 Jahre. Und so wie ich jetzt gerade im 18 bin, verbauen sie das, die ganze Scheiße aus. Was ist denn das? Scheiß Ibuprofen. Die 4 Mädchen, so betonte der Richter immer wieder, kommen aus Problemfamilien. Sie hatten wenig Erziehung, kaum Orientierung, hingen in ihrer Freizeit gemeinsam im Hochhaus herum. Sie wollten einfach nur Spaß haben, kamen auf die Idee, Einkaufswagen vom Balkon zu werfen, Feueralarm auszulösen, die Feuerwehrleute erst zu attackieren. Ja, Mann! Leiter Franz Josef Einrasch wird diesen Einsatz so schnell nicht verlassen. Blöde Spinner. Ihr kriegt sowieso nichts von mir. Franz Josef Andrasch ist noch immer geschockt. Wenn ein 6 Kilo schwerer Feuerlöscher aus solcher Höhe trifft, kann das umfangreich sein. Da macht keiner auf. Mal sehen. Komisches Haus. Krass unheimlich hier. Ich höre was. Vielleicht ist er krank oder so. Oder kann ich laufen? Okay. Ja, bitte. Guten Tag, Herr Weihnacht. Was gibt's denn? Wer schreit denn da so? Das ist der bekloppte Bräuking. Habt ihr deswegen geklingelt? Nein. Wir haben es nur gerade Sorgen gemacht. Dem geht's gut, der spinnt. Was wollt ihr denn jetzt? Wir sind wegen dem Balkon hier. Hä? Es gibt da ein Problem mit dem Beton. Die Abflüsse der Balkons im Haus sind undicht und das Wasser weicht die Wand auf. Wegen dem ganzen beschissenen Regen. Bei uns kommt schon die Tapete runter und der Vermieter macht nichts. Und deswegen hat meine Mutter gesagt, wir sollen mal mit den anderen Mietern sprechen und die Wohnung überprüfen. Ich bin überhaupt kein Mieter. Das gehört mir. Ach so. Scheiße. Umso wichtiger, dass man das nachschaut. Sonst müssen wir das selber zahlen, oder? Ja. 100 Pro. Wie heißt ihr denn? Thorsten. Dennis. Na, dann mal schauen. Da geht's nicht zum Balkon. Ja, danke. Da auch nicht. Als Maulopa. Ja, lach du nur. Hey. Lass mal das Telefon, ja? Scheißteil, wer braucht denn so viel Kabel? Das war teuer. Das? Guck mal, doch 50 Jahre alt. Damals war's teuer. Wo ist dein Handy? Wo ist dein Handy? Im Wohnzimmer ist keins. Jeder Opa hat ein Handy. Lass mich in Ruhe, du Sauhund. Zeig mal, was du deiner Tasche hast. Das geht dich überhaupt nichts an. Jetzt gib das her. Ich halte dich fest. Na komm, jetzt hör mal auf. Was ist das? Was ist das? Ich hab nichts. Ach, scheiße. Das sind bloß Tabletten. Umso besser. Pass auf, dass er nicht abhaut. Ich nimm den mal. Kriegst du später wieder. Ja, nimm den mal. Jeder Opa hat doch ein Handy. Wen soll ich denn damit anrufen, du Arschloch? Hey, pass auf, ja? Ich pass ja auf. Ja? Ja. Wie ein Scheißhaufen. Hier gibt's nix. Das entscheiden wir. Das ist jetzt Abendessen. Du bist, wenn wir es sagen. Habt euch einen Falschen rausgesucht. Die ärmste Sau aus Hassel. Die Hassel-Kellerassel. Aber das Telefon war teuer. Ja, ja. Das war deine Wohnung. Die war doch auch teuer. Lange her. Ich hab nix, Jungs. Vergesst es. Na, was ist das, hä? Was ist das? Ist die echt? Echt was? Echt stark? Zeig mal. Ist das Gold? Beiß doch mal rein. Hör mal, Opa, spinnst du? Weißt du, was das hier ist? Das ist ein Überfall, das ist ein Raub. Das ist eine Straftat, das machen wir nicht nur zum Spaß. Hä? Und deswegen lacht hier auch keiner, ist das klar? Ja, ist klar. Wir machen dich fertig. Ja, mach die Hasselassel fertig. Du weißt ja nicht mal, wie Gold aussieht. Gib die her. Sauhunde. Jetzt haut ab. So hab ich mir das nie vorgestellt. Scheiße. Der hat wirklich nichts. Der hat doch irgendwo Geld gebunkert. Ach, der hat nichts. Der ist ein Sapper. Nee, den mache ich jetzt fertig. Nimm das auf. Nee, komm. Ist doch ganz okay. Ihr braucht überhaupt nicht so zu flüstern. So, jetzt reicht es. Halt mal jetzt deine Fresse. Ah. Hör mit der Scheiße. Hey, du Spack. Mach das nicht nochmal. Sonst bist du der Nächste. Was ist denn los? Knecht oder Specht? Hä? Knecht, oder? Knecht. Was? Knecht. Geht doch. Ich habe mein Hörgerät verloren. Deshalb braucht ihr nicht zu flüstern, meine ich. Hey, nimm ich bald mal auf, hör zu lachen. Das liegt hier. Gib ihm das mal. Ich glaub, da hat sich was verbogen. Ach, Quatsch. Ja, so sieht's ganz gut aus. Danke. Was ist denn eigentlich mit deinem Auge? Das hat er im Krieg verloren. Wer ist das? Weiß nicht. Ich geh mal gucken. Ja, ja. Bleiben Sie mal ruhig, Herr Weiland. Scheiße. Herr Weiland, Polizei. Jetzt mal nichts überstürzen, Herr Weiland. Oh, scheiße, das ist die Kurek. Was? Ja, kein Scheiß. Du kennst die. Die kennt mich. Warum? Ist doch scheißegal. Die ist jedenfalls eine Schlange. Wir tun so, als ob keiner da ist. Weiland, wir haben gehört, dass sie da sind. Scheiße, Mann, wir müssen uns verpissen. Wir werden die Tür gewaltsam öffnen, wenn sie sich antworten. Gib mir mal meinen Schlüssel, Junge. Sonst treten wir die Tür rein. Das kann ich... Gib mir den. Mach keinen Scheiß, Opa. Sonst kommen wir wieder und brechen dir alle Knochen. So, Hündchen, hol ihn dir. Ich bin auf dem Weg. Ich suche meinen Schlüssel. Herr Weiland, alles in Ordnung bei Ihnen? Was? Alles okay, Herr Weiland? Ich hatte ein Problem mit dem Hörgerät. Deswegen habe ich Sie erst nicht gehört. Was gibt's? Wir sind alarmiert worden, weil hier ein paar Jugendliche herumstreuen und sich Zutritt zu fremden Wohnungen verschaffen wollten. Waren die bei Ihnen? Also ist Ihnen was aufgefallen? Was aufgefallen? Ja, mein Gott, was aufgefallen? Waren die hier? Haben Sie was gesehen, was gehört? Ich habe nichts gehört. Ich hatte ein Problem mit dem Gerät. Ja, das wissen wir ja jetzt. Mein Gott, das ist ja bescheuert. Na, gucken Sie mal, das habe ich jetzt gehört. Jetzt geht's wieder. Was? Das mit dem bescheuert, das habe ich gehört. Sie sind mir ja eine ganz Schlaue. Wo sollen die denn gewesen sein? Die Tochter von Herrn Bröcking hat uns angerufen, hier am Ende vom Flur. Ach, der. Also wenn Sie was sehen, rufen Sie uns an, ja? Und machen Sie nicht die Tür auf. Na, ja. Wo ist denn diese scheiß Krücke? Ah, da ist sie. Ja. So, Jungs, das wollen wir mal sehen. So, wo ist nur der scheiß Balkon? Kommt da raus? Na los, wird's bald! Raus da! Und wenn mich hier noch einer anpackt, dann kriegt er das Teil hier über den Schädel. Klar? Hey, locker. Opa, ganz locker. Hier gibt's keinen Balkon. Auf der ganzen Hausseite nicht. Ist das Tief Emma nun auch auf dem Weg ins Ruhrgebiet. Der Höhepunkt des Sturms wird in den ganz frühen Morgenstunden erwartet. Sie sollten besser zu Hause bleiben, die Fensterläden schließen und sich im Schein des Kamins unter eine dicke Decke kuscheln, als heute noch, um die Häuser zu ziehen. Denn es besteht Gefahr durch herunterfallende Dachziegel und umstürzende Bäume. Ausgehen können Sie dann ja morgen wieder. Das waren die Nachrichten auf WDR 2. Es ist 19.05 Uhr. WDR 2. Servicezeit. Können wir jetzt gehen? Ihr geht, wenn ich es sage. Können wir jetzt bitte gehen? Die Bullen sind doch schon längst weg. Meinen Sie, die laufen da jetzt im Regen rum und suchen uns? Na, komm mal her. Siehst du den da? Sieht doch aus wie ein Grünrock. Ich dachte, ein Grünrock ist ein Jäger. Ist es ja auch, du Scherzkeks. Ist doch egal, die kriegen uns nicht. Und da kommt deine Freundin aus dem Haus. Woher kennt ihr euch? Geht dich überhaupt nichts an. Ich mach uns eine Pizza. Sind die echt noch? Ja, da unten. Mann, was zieht denn der ab hier? Ist doch nicht unser Mütterchen. Sind alle total Mallow hier in dem Haus. Lass uns abhauen. Ich hab Hunger. Kriegen wir auch am Bahnhof was zu essen. Aber nicht für Omo. Sollen wir uns das so eine Pizza machen? Dann können wir immer noch gehen. Außerdem hab ich richtig Hunger. Ja, Herr Finanzsenator. Wieso hat er uns reingelassen, wenn er wusste, dass wir ihm Scheiß erzählen? Vielleicht will er uns abstechen und aufessen oder so. Aber ich hab doch keine Angst vor dem. Weißt du, ich steck dem seine Scheißkrücke in den Arsch. Dann kannst du mal sehen, wie der uns gehen lässt. Und das Foto davon verkaufe ich für richtig Kohle. Und davon kaufe ich mir eine Videokamera und dreh Pornos mit der Ela. So sieht's aus, Spack. Hier, schmeiß mal in die Kammer. Wohin denn? Ja, schmeiß da rein. Ist hier eine Kiste oder was? Jetzt schmeiß da rein. Einfach da rein. Die ist abgelaufen, vor 2 Monaten. Und die Salami hier? 2 Jahre. Ist egal. Ist gefroren. Ist scheißegal. 20 Minuten. Essen sie wohl nicht so oft, was? Ordentlich Brot, das spart dir den Tod. Magst du Bonbons? Ich weiß nicht. Dann nimm schon. Was ist denn der Specht? Hm? Knecht oder Specht? Was ist denn der Specht? Das ist scheißegal. Bist du mal Tuppi jetzt? Penner! Mann, das kann ja keiner aushalten, die Knisterei. Scheiß Bonbons. Ich mach schon. Ist das dein Bruder? Was geht dich das an? Neidisch auf die Bonbons. Leck mich am Arsch. Bin ich ein Baby? Wenn ich eins will, dann krieg ich eins. Ist das dein Bruder? Nee, wieso? Fuck, Thunfisch, ich kotze. Gib noch eine Salami, aber die ist... Schnauze! Gibt's hier ein Bier? Schnauze! Mann, du hast Glück, dass ich so einen scheiß Hunger hab. Und dass das gerade die beste Pizza in meinem Leben ist, sonst hätte ich dir jetzt... Was? Was ist denn hier so lustig, du Spack? Das ist die beste Pizza deines Lebens. Vielleicht nicht die allerbeste, aber... Riecht auch ganz köstlich. Ja, lach dir nur. Ich find's so geil. Keine Ahnung, was ihr mit dieser scheiß Pizza habt. Was ist das? Omeprazol. Wogegen? Für den Magen. Scheiße, und das? Koffein. Na, geil, will ich auch. Der Rest? Gegen alles Mögliche. Ibuprofen gegen Schmerzen. Imipramin für die Laune. Tebonin fürs Hirn, Sodonium zum Schlafen, Custinol, Cortison, Prospan, Automol. Na, Hauptsache es knallt. Gib mir mal das Messer. Das brauchen Sie alles? Unehrlich zusammengehalten. Geil. Ich hole auch mal. Vertigo Vomix. Bestimmt voll die Lifestyle-Droge. Geil. Idiot bist. WDR 2. Nachrichten. Es ist 20 Uhr. Das Tief Emma hat Nordrhein-Westfalen erreicht und bereits jetzt größere Schäden angerichtet als erwartet. Die Feuerwehr befindet sich in Bochum und Oberhausen bereits im Dauereinsatz. Zahlreiche Keller mussten ausgepumpt und etliche Straßen von umgestürzten Bäumen befreit werden. Das Notrufsystem der Stadt Witten kam kurzzeitig ganz zum Erliegen. In Gelsenkirchen wurden in den frühen Abendstunden eine Frau und ihr Hund von einem Werbeplakat erschlagen, das vermutlich von einer Sturmböe aus seiner Verankerung gerissen wurde. In vielen Orten kam der öffentliche Nahverkehr zum Erliegen. In Unna, Essen, Duisburg und Castrop-Rauxel wurden die Einwohner eindringlich aufgefordert, ihre Wohnung nicht mehr zu verlassen. Näheres zum Thema anschließend nach dem Wetterbericht. Es hört sich ja alles ziemlich scheiße an. In seiner Kammer. Schmeißt er alles rein. Komm, wir hauen ab. Ich glaube, wir kommen hier gar nicht mehr weg. Irgendwie schon. Wie denn ohne Zug? Keine Ahnung. Vielleicht fahren ja doch ein paar. Scheiße, was ist denn hier los? Wo ist der Fackschlüssel? Also, Pfirsichlikör habe ich noch. Der ist auch schon was älter, aber... Ey, Opa, wo ist der Fackschlüssel? Jetzt trinken wir, ja. Dennis, du Arschloch! Du Sauhund! Ja, du Sauhund. Hier ist er doch, der Fackschlüssel! Mann, was machen du? Na gehen, was sonst, komm! Aber... Knecht oder Specht? Ist okay. Der meint das nicht so, der ist irgendwie... Knecht oder Specht! Fuck! Krass. Ich hab meine Jacke nur oben. Ich hab da keinen Bock drauf. Das Scheiße ist mit den Schuhen. Wo willst du denn hin? Ich hab keinen Bock, nass im Bad auf uns zu sitzen. Wir kommen nicht mehr in die City, Alter. Du gehst dahin, wo ich dir sage, dass du hingehst. Und wenn das jetzt die City ist, dann ist es die City. Pfirsichlikör. Fuck, gibt's hier kein Bier? Verrückter alter Mann, ey. Das war echt nicht nötig. Der hat uns die Schlüssel so gegeben. Woll doch. Was schließt er auch ab? Der ist doch total mallow. Ja, aber der ist doch eigentlich auch ganz nett. Wer weiß warum? Vielleicht will er los an einem kleinen Pillemann rumspielen. Ja, aber vielleicht gibt's ja auch Leute, die nicht den ganzen Tag an so einen Scheiß denken. der Kuhn jetzt gerufen? Ich weiß nicht. Wo wird denn? Nachbar oder so. Meinst du den? Der macht doch eh nicht auf. Ja, der macht auf. Außerdem wird mir gerade kotzübel. Ich brauch mal irgendwas von diesen Tabletten. Also ehrlich gesagt, kann das vielleicht von der Pizza sein. Lass mich mit dieser scheiß Pizza in Ruhe, ja? Immer noch hier. Hilf mir mal hoch. Na klar. Jetzt saufen wir erstmal richtig ein. Pfirsichlikör. Geil. Au, au, au. Entschuldigung. Geht's? Ja. Jawohl. 7, 8, 9, verpiss dich. Mann. Ich nehme gleich Eintritt fürs Zugucken. Oh, schmeckt das Zeug kacke. Aber die hier, die sind ganz geil. Pass mal auf. Scheiße, eine 3. Komm, Opa, du bist. Mal sehen. 4 ist ja geil. Oh, die Scheiße, da bin ich abgerutscht. Sag mal, spinnst du? Hey, das war doch Absicht, das habe ich genau gesehen. Ist doch gar nicht wahr. Hey, sag mal, willst du mich verarschen oder was? Meins, komm mal runter. Ich geh mal auf den Pott. Schenk mir nochmal so ein Glas ein. Ne? Mach ich. Ist doch nur ein Spiel. Ey, der will mich hier verarschen. Das war doch Absicht. Das ist ein alter Mann, der ist halt abgerutscht. Ja, klar. Es ist jetzt 22.30 Uhr und Sie hören den Musikclub auf WDR 2. Als nächstes haben wir. So, jetzt ist mal Schluss mit dem Geseier hier. Nicht so gemein. Oh, das kann doch alles nicht sein. Das kann doch alles einfach nicht wahr sein. Ich muss hier raus. Hörst du mal auf damit? Nein, höre ich nicht. Aua! Aua? Aua, du Sissi. Hm, schon gut? Hat er nicht so gemeint? Wollt ihr mich hier veräppeln? Scheiße, Mann. Ich höre überhaupt nicht auf. Bin ich hier der Depp oder was? Bin ich hier der Arsch? Ist sie jetzt fertig? Ich bin noch lange nicht fertig. Warum hast du nicht wenigstens eine Glotze? Brauch keine. Ja, weil du ein Idiot bist. Wie viel Uhr ist? 1. Hauptsache weg aus dieser ganzen Scheiße hier. Ich auch noch. Ich auch noch. Und dann? Ja, nix dann. Da bin ich der Geilste. Dann fahr ich 3 dicke Karren und hab 3 dicke Mäuschen an jeder Hand. Und wieso macht das dann nicht jeder? Na, weil sie es nicht können. Mann, Alter, die haben einfach nicht den Geschmack, den ich hab. Den Style. Ich höre, wenn was richtig geil ist. Ich kann die geile Scheiße von der miesen Scheiße unterscheiden, Mann. Ich hab voll Ahnung von Beats und so. Und auch von Texten. Ich bin da so voll drin in der Sache, weißt du? Das hat schon Ahnung. Genau, Mann. Ich hab schon so viel Scheißmusik gehört von diesem Planeten, da kann mir keiner was. Selbst aus China hab ich Tracks zu Hause. Ich meine, die sind scheiße, aber egal. Und selbst in Russland machen die Hip-Hop und Raps und so ein Scheiß. Und echt nicht schlecht. Und das Geld? Da brauchst du Geld für, oder nicht? Zum Produzieren, ja klar. Ach, scheiß Kohle, das mach ich schon. Der macht das. Hm? Na, der Irm ist da, der macht das mit der Kohle bei uns. Kann er ja später auch machen. Hilft mir der Finanzsenator. Der hat zwar nur ein Auge, aber das immer aufs Geld. Schon wieder mit dieser Kacke an. Ja, doch, wieso kennt die dich? Weil sie seine persönliche Assistentin bei den Bullen ist. Ey, Brüderchen, mach mal einen Kopf zu. Wieso? So war. Ja, warte mal ab. Du kriegst auch noch so eine. Mit Sicherheit nicht. Den scheißt du mir nicht an. Ich werde nicht wie du. Alles ist da sinnlos. Halt die Schnauze. Lass ihn doch. Sag doch mal. Der Dennis, ja. Schnauze, Knecht. Wenn, erzähl ich das, klar? Weißt du, was ein Mehrfach-Intensivtäter ist? Kannst du mir vorstellen. Weißt du, wer beispielsweise einer sein könnte? Vielleicht. So. Die Polizei Gelsenkirchen hat sich ein wahnsinnig aufregendes Projekt für uns ausgedacht. Jeder Straftäter bekommt einen eigenen Sachbearbeiter. Normalerweise arbeiten die Bullen nach Fällen und nicht nach Personen. Aber in Gelsenkirchen nicht. Es gibt zurzeit 24 junge Intensivtäter, die regelmäßig Hausbesuche bekommen, auf der Straße von Bullen oder Sozialarbeitern angequatscht werden und permanent dran sind, wenn irgendwer auf dieser beschissenen Welt Mist baut. So sieht's aus. Was sind so richtige Profiler? Du sollst den Kopf zumachen und vor allem nicht so eine Scheiße reden. Die Kurek hat von nix eine Ahnung. Es ist völlig egal, wer gerade mal wieder wen abgezogen hat. Immer steht die vor meiner Haustür und will mir ein schlechtes Gewissen machen. Wir haben dich im Auge, du kleiner Wichser soll das heißen. Das hört sich ja übel an. Ja, wenigstens hat die einen ganz guten Arsch. Aber das Blöde ist, das Ganze funktioniert auch noch. Das Kacksystem ist so erfolgreich, dass es jetzt für ganz NRW übernommen wird. Es macht schon gar keinen Bock mehr, irgendeinen Scheiß zu bauen. Oh nein! Ich muss struddern. Und halt auf deine Fresse. Wenn du was zu sagen hast, ja? Dann sag's laut, damit ich weiß, warum ich dir in den Platz, ja? Bis ins Waschbecken, ich brauch hier noch. Oh, Scheiße. Ich werd nicht wie du. Wirst du auch nicht. Du bleibst der, der meine Pisse aufwischt. Knallst du das Best? Ich hasse dich. Hast du was gesagt, Schlampe? Wohl nicht, wa? Schade hin, ja. Ist okay. Leg dich hin, Junge. Da ist noch eine Decke, da drüben. Wie viel Uhr ist es denn? 2:30. Was ist denn mit dir? Wann gehst denn du ins Bett? Ich schlafe meistens hier. Im Sessel. Ist ja doch dein Bruder. Was machst du dann hier den ganzen Tag? Sitz hier im Sessel. Hör Radio. Nimm meine Tabletten. Um 12 schlafen. Bis 5. Mittagsschlaf von 1 bis 6. Dienstags gehe ich einkaufen. Mittwochs Skat im Seezug. Scheiße. Totale Scheiße. Da würde ich mich ja erschießen. Ist eine Möglichkeit. Oder vom Haus springen. Oder weitermachen. Ich bin seit 30 Jahren Rentner. Ich bin früh pensioniert. Ich kann mich an nichts anderes erinnern. Und davor? Ich habe als Verkäufer gearbeitet. Hier in Hassel. Von 49 bis 78. Als Kind habe ich in Pommern gelebt. Bin als Kriegsweise hierher. Mit 11. Hier geblieben. Von Pommern habe ich keine Ahnung. Aber warum bleibt man in Gelsenkirchen? Ist doch noch beschissener als anderswo. Manche Sachen suchst du dir nicht aus. Am Anfang bin ich ja auch bloß durch die Straßen gezogen. Hab gebettelt und mal ein bisschen was geklaut. Als Verkäufer hatte ich es dann wenigstens warm und immer was zu essen. Ja, und der Rest der Welt? Wolltest du nicht mal sehen, oder was? Ich bin immer hier gewesen. Aber du hast mal Urlaub gemacht, oder? Immer hier gewesen. Scheiße. Ich leg mich mal in dein Bett. Okay. Ja, ist mein Bruder. Der mag dich irgendwie. Netter Kerl. Ja, schon. Tut mir leid. Die Sache hier? Na, alles irgendwie. Und das nächste Lied ist für alle, die jetzt arbeiten müssen. Also ein bisschen natürlich auch für uns hier vom Team der ARD Nordnacht, aber in erster Linie für Sie da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Lassen Sie sich diese stürmische Nacht nicht zu lang werden. Und wenn uns auch ein verregneter und düsterer Morgen erwartet, so ist es doch immerhin ein Morgen. Du magst mich irgendwie? Ich mag dich auch. Ich mag dich auch. Ah! Verpiss dich! Hey, pack mich an! Was soll das? Junge, lass mich in Ruhe! Ich wollte überhaupt nichts von dir. Mach das nicht noch einmal. Fuck! Was bist du denn für ein Assi? Ich wollte nur gucken, ob dir warm genug ist. Und weck mich und frag mich. In Ordnung. Entschuldigung. Was ist mein Bruder? Der liegt im Schlafzimmer. Kann man das abschließen? Ja. Sag mal. Was? Was ist der Specht? Mann, das ist ein Scheiß. Er macht dir die Hand zum Schnaben. Drückt alle Fingerspitzen fest zusammen und haut sie irgendwie in die Stirn. Dann hat man da einen halben Tag seine Nägel als Abdruck. Und wenn man zuckt, dann kriegt man es ins Auge. Deswegen dein Auge? Ich wollte mich wegdrehen. War meine Schuld. Das glaubst du wirklich? Gute Nacht. Hau ab, du Schlampe. Schmutz. Thank you. habe uns Brötchen gemacht. Hm. Sonntagsbrötchen. Das ist aber kein Sonntag. Hör mal, ich hab nichts mit Kindern oder so. Das musst du mir glauben. Ich hab nichts. Ich mit gar niemandem. Was weiß ich? Ich bin überhaupt kein Kind mehr. Oh, sagte Thorsten, das Baby. Was musst du ihm glauben? Nix. Kaffee? Da kannst du einen drauf lassen. Also guten Heimweg. Ja, ja, dir auch. Vielen Dank, Mama. Und lass dich gut von Papa ficken. Ja, fürs Frühstück und so. Warte mal. Komm, lass uns gehen. Der holt noch was für uns. Ey, ich will jetzt hier keine scheiß Abschiedsfeier, okay? Was haben wir mit dem Arsch zu tun? Der holt Geld. Echt? Aus einer Vase im Wohnzimmer. Wir saßen die ganze Zeit daneben. Hier, Jungs. 20 Euro. Könnt ihr doch gebrauchen. Wie kommt ihr sonst weg hier? Danke, Opa. Geile Sache. Oh, das tut noch ein bisschen weh, ha? Das geht schon. Tschüss. Komm schon, Torti. Bleib mal stehen. Was ist los? Was machen wir jetzt? Jetzt holen wir uns eine fette Pommes und fahren. Nee, wegen der Kohle. Was jetzt mit der Kohle? Hör mal, jetzt geh mir nicht auf den Sack, mit Mann. Mit der Vase, die Kohle in der Vase. Die holen wir uns jetzt. Meinst du? Na komm. Ja gut, Herr Finanzsenator. Ja? Was gibt's? Wir sind sie nochmal. Ja und? Wir haben was vergessen. Soll das jetzt die Strafe sein für etwas, was du überhaupt nicht kapiert hast? Was redet denn der für ein Quatsch? Oder für das, was ich jetzt weiß? Hau ab! Wieso? Ich hab... Zeug. Da bist du nicht doch! Ihr sollt jetzt gehen. Ich ruf die Bullen. Komm, jetzt lass den mal. Der hat echt Angst. Wie denn? Wie rufst du denn die Bullen, hä? Ich komm jetzt rein und breche alle Knochen. Hey, jetzt lass den mal. Was habt ihr denn da am Laufen? Wenn du Dienstag einkaufen gehst... Steh mir vor der Tür, wenn du wiederkommst. Geiles Wetter. So lang? Egal. Ich komm da jetzt rein und brech dir alle Knochen. Du bist ein Spack. Ja, der hat voll abbekommen. Das war so schlecht. Wir stehen Dienstag vor deiner Tür. Ja, wirst du noch sehen. Ich gehe da Dienstag hin und dann hole ich mir die Kohle. Und dann drehe ich mit Ela den Porno. Und dann zahle ich deine armselige Hip-Hop-Karriere. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. 12 Stunden Hustle von Benjamin Quabeck. No is the saddest experience you'll ever. Mit Horst Mendroch als Weiland, Sören Grajek als Thorsten, Marlon Kittel als Dennis und Julia Beerholt als Polizistin. In weiteren Rollen Christina Maria Greve, Regina Münch, Christiane Wedel und Dieter Schiffer. Technische Realisation Jürgen Glosemeier, Matthias Fischenich und Jonas Bergler. Regieassistenz Katharina Schnell und Martin Heindl. Regie Benjamin Quabeck. Now I spend my time just making rhymes of yesterday. Because one is the loneliest number. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2009. So, jetzt ist mal Schluss mit dem Geseier hier. Dramaturgie und Redaktion Isabel Platthaus.